In der Stadt Wonsan, kulturelle Hafenstadt der TPRK, wird das internationale Flugfestival wiederum stattfinden. Man hat vor, vom 23. bis zum 25. September das Festival mit dem Namen Das internationale Flugfestival für Völkerfreundschaft Wonsan 2017 auszutragen. In diesem Zeitraum wird es die Musterflüge der Militär- und Zivilluftfahrzeuge, die kunstvollen Auftritte des Fallschirmspringens, die ferngelenkten Flüge der Modellflugzeuge und die Rundflüge und weitere geben. Auch die verschiedenen kulturellen Veranstaltungen, das Seminar über die Fremdenverkehrsentwicklung in der internationalen Touristenzone zwischen Wonsan und Kumgangsan und die Reise im Gebirge Kumgang und der Zone Masingnyong werden vorgesehen. Das internationale Flugfestival für Völkerfreundschaft Wonsan 2017 wird zur Freundschaft, dem Zusammenschluss, dem Austausch und der Zusammenarbeit zwischen den Völkern beitragen, die nach einer friedlichen, gedeihenden Welt streben.